Kim Hyung-hun, Vizegesundheitsminister der DVRK, richtete am 12. Juni an den Exekutivdirektor des Kinderhilfswerkes, an den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation und an den Exekutivdirektor des Weltfonds gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria die Briefe im Zusammenhang damit, dass durch die Sanktionsmaßnahmen der USA die Lieferung der Gesundheitshilfsgüter der internationalen Organisationen an die DVRK verzögert wird. In den Briefen bewertete er es positiv, dass die genannten internationalen Organisationen seit 2010 mit der DVRK für die Ausrottung von Tuberkulose und Malaria aktiv zusammenarbeiten. Weiter verwies er darauf, dass sich einige Länder und Firmen vor Billigung der Ausfuhr der Hilfsgüter und deren Transport scheuen, weil die USA unter Berufung auf die Sanktionsresolutionen der UNO andere Länder erpressen. Er fuhr fort, nach dem Zusammenarbeitsplan gegen Malaria für dieses Jahr bestellte die UNICEF im November des Vorjahres bei den pharmazeutischen Firmen in Frankreich und Indien insgesamt 24,4 Tonnen Mückenbekämpfungsmittel, die jedoch angeblich aus dem Grund, dass diese die Transportfirmen nicht gefunden hätten, 8 Monate lang seit der Herstellung noch nicht an die DVRK geliefert worden sind. Auch die mobilen Röntgenanlagen und der Genzien für Tuberkulosendiagnose wurden im Dezember des Vorjahres während des Transports im chinesischen Hafen Dalian aus dem Grund der Doppelverwendungsmöglichkeiten rund ein halbes Jahr lang zwangsweise zurückgehalten und sind erst Mitte Mai dieses Jahres in die DVRK eingeführt worden. Folglich wurde in der DVRK die Schlussphasearbeit für die Ausrottung der epidemiologischen Lage von Malaria bis 2018 verhindert und ist bei der Betreuung der Tuberkulosen ein ernsthaftes Problem entstanden. In den Briefen machte der DVRK-Vizegesundheitsminister darauf aufmerksam, dass die gegenwärtige Situation, wo sogar die humanitäre Zusammenarbeit der UNO zu politischen Zwecken missbraucht wird, der normalen Gesundheitszusammenarbeit der internationalen Organisationen für den Schutz des Lebens der Menschen und die Förderung ihrer Gesundheit große Schäden anrichtet. Er hob hervor, dass die UNO für den Transport der Güter der internationalen Organisationen verantwortlich sei und forderte die betreffenden internationalen Organisationen dazu auf, angemessene und konsequente Maßnahmen zu ergreifen.